Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags offene Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, bitte melden 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Nina. Nina ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Nina. Hallo. Hallo, Nina. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's, ja, viele sagen um Liebeskummer, für mich ist es aber eher Leidwesen. Leidwesen? Ja. Oh. Also es ist 10 Monate her. Ja. Gestern genau. 10 Monate ist was, ja? Die Trennung. Von deinem Liebsten? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Fast 2 Jahre, recht genau. Ja. Und es war halt ziemlich beschissen, was er gemacht hat. Also ich kam aus dem Skiurlaub zurück und wir hatten geplant, im Laufe des Jahres, weil er studieren wollte, nach Berlin zu ziehen. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich komme mit, ich will was Neues erleben und für dich würde ich das tun. Und ja, ich komme halt zurück und telefoniere mit ihm, erzähle ihm von einem Streit, den ich mit meiner Mutter hatte deswegen. Und er sagt, ach komm, das ist nicht so schlimm, das schaffst du schon, du. Ich habe aber auch nachgedacht und ich denke, das ist nichts mehr. Das ist nichts mehr? Genau. Was, das gemeinsam nach Berlin ziehen oder eure Beziehung? Ja, beides. Beides? Beides. Und der sagt, ich habe nachgedacht, wie, der sagt, das schaffst du schon. Und dann sagt er, ja, ich habe darüber nachgedacht, überhaupt so mit allem Berlin und auch mit uns, das ist nichts mehr. Genau. Also ja. Er versuchte mich zu trösten oder halt eben mir Mut zu machen für eben das, was kommt, und hat es aber dann im nächsten Satz total zerstört. Am Telefon? Am Telefon. Von so mir nichts, dir nichts? Ja. Aus heiterem Himmel? Ja. Du hattest überhaupt gar keine... Ich hatte keinerlei Ahnung. Er hat mich kein noch Gefühl vorher, dass da irgendwas schief hängt? Nee, sonst hätte ich nicht bereit gewesen, meinen Job 2 Tage später aufzugeben. Und ich wollte mir einen Termin bei meiner Chefin holen, um zu kündigen. Also das hast du Gott sei Dank dann nicht getan? Nein. Nee. Nur hat er das einmal am Telefon gesagt. Ihr wart 2 Jahre zusammen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass ihr euch dann auch nochmal getroffen habt und habt geredet. Ich habe am Telefon gesagt, dass ich habe echt gedacht, ich träume. Ich habe im Moment auf den Wecker gewartet, der anfängt zu klingeln, mich aus diesem Albtraum reißt und habe gesagt... In dem Moment, Nina, wo der das gesagt hat, ist doch die allererste Frage, die man eigentlich stellen sollte, die du hättest stellen sollen, warum? Ja. Und er sagte, er liebt mich nicht mehr. Oder er glaubt, dass er mich nicht mehr liebt. Und ich habe gesagt, ich komme jetzt vorbei, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich will jetzt antworten und bin halt zu ihm gefahren. Und er machte die Tür auf und ich habe ihn nur ins Gesicht gesehen und dachte, das ist nicht der Mensch, den du die letzten 2 Jahre kanntest. Ihr habt dann geredet? Ja. Hast du noch irgendwas, eine neue Neuigkeit dann rausbekommen? Naja, das kam erst später, also so direkt an dem Abend, ich glaube nicht, ich kann mich auch nicht mehr, ich war so durch den Wind, also... Also die Hauptaussage hatte er ja quasi schon gemacht, ich liebe dich nicht mehr. Ja. Hatte er denn er war im Skiurlaub, sagst du, ne? Ich. Du warst im Skiurlaub. Hat er währenddessen irgendjemand anders kennengelernt? Nee, also er sagte, ich habe ihm das auch gesagt, war da jemand anders, und er sagte, nein, sowas mache ich nicht. Und im Nachhinein denke ich mir, was erzählt er mir von Benehmen und all dem, und das wäre schlechtes Benehmen, wenn er das gemacht hätte, aber er hat sich total miserabel verhalten. Also inwiefern? Naja, ich habe halt dann, nachdem diese ganze Sachentauschaktionen und so hinter sich zu Ende waren, ich habe viel Kreuzworträtsel gemacht, hatte so ein komplettes Buch bei ihm liegen und blätter das irgendwann hier zu Hause durch und finde einen Zettel mit einer Pro- und Kontraliste: Nina mit Berlin oder nur Berlin ohne Nina. Oh ja, das ist hart. Ja, und... Was stand da auf der Kontraseite? Keine Zeit mehr für sich selbst hätte er dann. Mhm. Der könnte sich nicht auf sein Studium konzentrieren und... er könnte nicht alleine wohnen und so Sachen. Und sein Pro war einfach nur, ich muss nicht alleine hingehen. Und das ist bitter. Denke einfach, er hat diesen Zettel da bewusst reingelegt und das vielleicht auch schon einige Wochen zuvor, also Ende letzten Jahres, damit ich ihn drauf anspreche, weil er endlich den Mumm hat. So, nur sind einige Monate vergangen, 10 Monate, ne, ungefähr. Ja. Hast du in diesen 10 Monaten Kontakt mit ihm? Ungewollt. Also mir wäre es am liebsten, wenn er gar nicht wüsste, dass ich überhaupt existiere. Dass er alles vergisst, was war und ja. Ja, was heißt ungewollt? Warum habt ihr Kontakt? Es gab halt, Situation, ich habe mich in dieser Zeit auch als neuen Menschen kennengelernt und habe eigentlich nicht gewollt, aber bin halt dann auch zu ihm gefahren und wollte einfach nochmal Fragen beantwortet haben. Nach Berlin? Nee, da war er noch nicht in Berlin. Und? Ja, er hat sich verleugnen lassen von seinem Schwager und hat sich dann von ihm abholen lassen und ich habe aufs Handy angerufen. Und er dachte, er hat das Gespräch abgewürgt und er hat aber stattdessen abgehoben. Und ich habe dann gehört, wie er mit seinem Schwager über mich redet. Was hat er gesagt? Dass es doch gut wäre, dass er mit so einer Furie nicht zusammen wäre in Berlin. Und dass ich ihm wahrscheinlich eh nur alles verbaut hätte. Und dieser Schwager, mit dem hatte ich 10 Minuten vorher telefoniert. Hast du das durch Zufall mitgehört oder meinst du, der hat das... Nee, ich denke durch Zufall. Das ist durch Zufall. Ich habe später, als ich seinen Schwager an der Tür angetroffen habe, gesagt, wegen des, dass ich das ziemlich beschissen fand und er hat wirklich sehr ertappt geguckt. Also ja. Ich glaube nicht, dass es... So, jetzt haben wir ja eine ganze Menge Fakten schon mal gesammelt. Ja. Hast du ihn in den letzten Wochen, Monaten angerufen? Ich habe mein Handy gesucht und wollte die Nummer meines Handys wählen und habe aber freudsche Fehlleistung die Nummer seines Handys gewählt. Hast du mit ihm gesprochen? Nee, ich habe aufgelegt. Okay, hat er dich angerufen? Nee. Nee. Das heißt, also, er ist jetzt eine ganze Weile Funkstille. Ja. Jetzt hast du gerade unser Gespräch aufgemacht. Eigentlich ist mein Thema Liebeskummer, aber eigentlich ist es Leidwesen. Interessantes Wort. Willst du den zurückhaben? Nein. Liebst du ihn noch? Nein, ich denke nicht. Also, ich sag immer, mein Kopf weiß, dass es gut ist. Nicht, wie es gelaufen ist, aber dass es rum ist. Und warum bist du so traurig noch? Weil ich einfach so entsetzt bin, dass ein Mensch, dem ich so viel von mir gezeigt habe, mir so wehtun kann. Mhm. Weil ich doch einfach, in der Beziehung gibt man ja so viel Preis. Und Weißt du, Nina, ich finde, letztendlich kann dir gar nichts Besseres passieren, als das, was dir passiert ist. Der hat es dir ja eigentlich sogar sehr leicht gemacht. A, hat er, was korrekt ist, dir gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Der hat nicht lange rumgemangelt und irgendwelche komischen Storys sich ausgedacht. Dann hast du das gefunden in die Pro-Kontra-Liste, egal ob das nun bewusst da reingelegt war oder weniger oder unbewusst. Dann hast du das mitgehört am Telefon. Das macht einem ja so unglaublich deutlich, dass diese Person wirklich nichts mit einem zu tun haben will. So, jetzt, also das meine ich so im Hinblick darauf, dass man sich gut trennen kann. Du brauchst dem auch nichts nachzuweinen, auch keine Sentimentalität empfinden. Was ich verstehen kann, ist, dass ein Mensch, mit dem du 2 Jahre zusammen warst, der sich offenbar in den 2 Jahren dir gegenüber ganz anders verhalten hat, dass der so eine Kehrtwende machen kann, dass einen das verletzt. Ja, ich kann es halt einfach, ich habe wirklich Angst davor, dass ich, also ich sage bewusst, ich will mich gar nicht nie wieder verlieben, weil ich einfach nicht will, dass ich nochmal so in den Seilen hänge wie jetzt. Und ja, und weil du wahrscheinlich Angst hast, dass du nochmal so verletzt wirst. Oder weil du Angst hast, dich vielleicht nochmal so in jemanden zu täuschen. Ja, ich... Wobei man ja gar nicht weiß, vielleicht hat er die erste Zeit dich ja wirklich auch geliebt. Man weiß nur nicht, wann es gekippt ist bei ihm. Und das ist das Ungewisse, mit dem du weiterleben musst. Weißt du, Nina, ich glaube, das sind Grunderfahrungen, die alle Menschen irgendwann mal machen. Du hast es jetzt gerade sehr heftig hinter dir. ein Partner, man meint oftmals einen Partner zu kennen, aber man kennt ihn überhaupt nicht. Und dann passieren solche Sachen, wie du es gerade mir erzählt hast. Hm. Ich finde auch, dass man da berechtigterweise eine Weile seine Wunden lecken sollte und auch verletzt sein darf, weil das einfach wehtut. Und das haut auch das Selbstbewusstsein um. Das ist mir völlig klar. Aber da muss man nach Steh-auf-Männchen-Manier irgendwann sagen, so ist halt das Leben und so sind halt die Menschen manchmal. Ich gucke nach vorne und ich hoffe auf das nächste Gute, auf dass mir das nicht wieder passiert. Du kannst ja mit einer gewissen Skepsis an jemanden herangehen, aber du darfst dir nicht dein Leben verbauen wegen dieser einen schlimmen Erfahrung jetzt. Dein Liebesleben verbauen, was noch vor dir steht, weißt du? Ja, das Problem, also viele sagen dann einfach, jetzt ist mal gut und alles, aber ich werde halt nicht los. Also es ist wie so ein Teufelskreis und ich permanent ist da wieder was in meinem Kopf, dass ich dann einfach nicht schlafen kann. Und was ist denn größer? Ist das größer das Gefühl, verletzt worden zu sein oder doch noch einfach die Sehnsucht nach der schönen Zeit, die ihr mal hattet? Die schöne Zeit macht es einfach schlimmer, aber das Problem, also das Schlimmste für mich ist einfach, dass wie es passiert ist. Mhm. Dass es passiert ist, ist okay. Und dass er gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr, das ist auch in Ordnung, obwohl ich ihn da auch fast würgen musste, bis er das rausbringt. Aber er hat es immerhin klar gleich gesagt. Und sei froh, dass er dich nicht mit nach Berlin genommen hat und du hättest da, wo du jetzt wohnst, alles aufgegeben und dann hättest du in Berlin gestanden vor dem Nichts. Weißt du? Versuche mal in dieser ganzen Misere auch noch die positiven Dinge rauszuholen. Und versuche auf jeden Fall, dass du da nicht eine Zynikerin nachwirst nach diesem Vorfall. Ich will damit sagen, dass du dich überhaupt nie mehr auf einen Menschen einlässt. Das darf nicht passieren. Und was auch wichtig ist, finde ich, nach fast einem Jahr, es ist ja nun bald fast ein Jahr, dass du auch versuchen musst, Abstand zu gewinnen. Und ich habe auch den Eindruck, dass du dich ja immer wieder reinsteigerst. Ja, ich glaube, ich kann mich sehr gut runterziehen. Ja, und das darf nicht passieren. Mach jetzt mal richtig Abwechslungsprogramm. Verabrede dich mit Leuten, unternehme dies und jenes. Und wenn du anfängst, über die Sache nachzudenken, dann pitch dir selbst gleich eine gedanklich und denk an was anderes. Nur so schaffst du das, davon wegzukommen. Sonst zieht es dich immer wieder runter. Guck nach vorne. Das ist jetzt Vergangenheit. Das ist ein Stück schlechte Vergangenheit, aber es ist Vergangenheit. Okay? Mhm. Nina, alles Gute. Ja, danke. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr nochmal reden können, dann bist du frisch verliebt. Ja, ich hoffe es irgendwie. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Und weiter geht's mit Ramona, 23. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ramona, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's? Es geht darum, ich wohne zurzeit mit meinem Vater alleine zusammen in der Wohnung, weil meine Eltern sich vor circa 2 Jahren haben scheiden lassen und meine Mutter ist dann halt mit meiner Schwester ausgezogen. Mhm. Und seitdem wohne ich halt mit ihm alleine und das Zusammenleben gestaltet sich immer schwieriger, weil er einfach im Haushalt wirklich nichts macht. Ich muss mittlerweile alles alleine machen, auch alles selber einkaufen. Vorher hat die Mama alles gemacht? Ja, genau, klar. Mhm. Natürlich. Ja. Ist dein Vater berufstätig? Ja. Ja. Mhm. Klar. Ja, und mittlerweile ist es halt so, dass ich wirklich alles alleine machen muss. Es fängt wirklich von richtig ekligen Dingen teilweise an, dass ich seine Fingernägel da vom Tisch entfernen muss. Seine Kaffeetassen, Teller, Töpfe, wenn er sich irgendwie mal was zubereitet hat, stellt er einfach neben die Spülmaschine, obwohl die leer ist. Und ich muss es dann wegräumen und halt dementsprechend auch die ganzen Putzmittel und so weiter selber kaufen. Und dazu dann noch 200 Euro im Monat praktisch Miete abgeben. Ach, die musst du noch abgeben? Ja. Ist das dein Elternhaus oder ist das eine Wohnung? Das ist eine Eigentumswohnung. Eine Eigentumswohnung. Mhm. Genau. Gehst du auch arbeiten? Ja. Auch Vollzeit? Ja, genau. Was machst du vom Beruf? Versicherungskauffrau. Ah ja. Und wie alt ist dein Vater? 45. 45. Hm. Und du wäschst auch seine Sachen? Nee, das macht er selber. Das macht er selbst? Also das mache ich nicht, nee. Da also, ist dann auch die Grenze erreicht. Seine Socken und die Unterhosen wäschst du nicht? Nee, genau. Hm. Und das Problem ist halt, dass er im Moment auch eine Fernbeziehung hat nach Osnabrück und ist dort halt auch jedes Wochenende. Ja. Und meine Schwester ist auch gelegentlich mal mitgefahren und hat mir dann natürlich dementsprechend dann auch erzählt, was da so abläuft. Und da ist er wohl auch ganz anders. Da putzt er, da kocht er und macht alles. Und ach guck. lässt auch unglaublich viel Geld da für irgendwelchen Schnickschnack und irgendwelche Dinge. Das ist ja ein Ding. Da, bei deiner Mutter hat er sich nicht in den Haushalt mit eingebracht. Nee. Und bei dir auch nicht. Und bei seiner Geliebten, da macht er das. Genau, da habe ich ihn dann halt auch damals mal zur Rede gestellt. Da hieß es dann, er wüsste nicht warum und er fühlt sich halt hier nicht so wohl und deswegen würde er das mehr oder weniger nicht so einsehen. Nun seid ihr zwei erwachsene Menschen, du bist 23 Jahre alt, er ist dein Vater. Da könnte man ja sagen, wir sind beide berufstätig, dann teilen wir uns mal die Arbeiten auf, die man im Haushalt machen muss. Ja genau, das ist auch damals, als meine Mutter ausgezogen ist, bin ich auch auf ihn zugegangen und habe ihn halt darum gebeten, mehr oder weniger so etwas wie einen Haushaltsplan aufzustellen, weil ich mir sowas dann schon gedacht habe. Ja. Da wurde dann mehr oder weniger festgelegt, dass ich die Küche und das Bad und sauber halte, so wie mein Zimmer, das ist klar. Mhm. Und er halt mehr oder weniger dann nur für die Diele und das Wohnzimmer zuständig ist. Er macht aber nichts. Nicht mal das. So, warum machst du nicht Randale? Ja, ich mache ja schon Randale, so ist es ja nicht, aber das Problem ist, Menschen kann man ja nicht dazu zwingen. Und wenn man dann halt als Antwort bekommt, dass ihn das nicht stören würde, wenn ich so sauber leben wollte, dann müsste ich es halt selber machen, gestaltet sich das schwierig. Was spricht dagegen, Ramona? Du hast einen Job, du hast einen Beruf, wenn du die Faxen dicke hast, auszuziehen. Ja, erstens aus finanzieller Sicht, weil ich halt auch mit meinem Freund zusammenziehen möchte. Und das erst ab März, April nächsten Jahres finanziell gesehen möglich ist. Na gut, das ist ja nicht mehr so lange hin, März. Nee, aber es ist halt trotzdem ziemlich schwierig für mich, diese Situation, weil es halt immer mehr wird. Wir haben halt auch Katzen und die finanzielle Belastung wird auch mehr. Mein Vater hat damals darauf bestanden, die Katzen halt in der Wohnung, in der sie auch aufgewachsen sind, zu behalten. Und mittlerweile macht er auch für die Katzen nichts. Ich muss auch die Katzen komplett selber versorgen mit meinem Geld. Wie viele Katzen sind das? Drei. Drei Katzen? Ja. Wie groß ist die Wohnung? 90 Quadratmeter ungefähr. Und können die Katzen auch raus oder sind das reine Wohnungskatzen? Nee, das sind Wohnungskatzen. Achso, ein bisschen viel, ne? Bitte? Ein bisschen viel Katzen für die Wohnung, finde ich. Ach, geht eigentlich. Ah ja, okay, anderes Thema. Die Grenzen, die haben sehr große Kratzbäume. Ja, okay. Achso, und das Geld für die Katzen, für das Katzenfutter musst du auch bezahlen? Ja, genau. Ich muss auch die Katzentoiletten selber sauber machen, sonst macht ihr das nicht. Aber geplant ist jetzt, dass du im März mit deinem Freund zusammenziehst. Ja, geplant ist es. Nur wir haben halt auch eventuell vor, es ist halt eine Eigentumswohnung, die noch nicht komplett abbezahlt ist, eventuell die dann auch zu übernehmen. Dein Freund und du? Genau, weil mein Vater halt auch zurzeit da einen Job in Osnabrück sucht. Gut, er wird ihn wahrscheinlich finden, ich weiß es nicht, ich hoffe es einfach. Aber dann kommt halt auch noch diese ganze Frage dazu, wie das dann sich gestaltet mit der Wohnung, weil die ist wirklich in einem nicht gerade passablen Zustand. Welche Wohnung? Jetzt diese hier, in der wir auch zurzeit wohnen. Okay, aber was reden wir? Wenn du, das ist ja nur ein absehbarer Zeitraum. Wir haben bald Weihnachten und dann ist März nicht mehr lange. Ja. Wenn du dich jetzt irgendwie mit ihm arrangierst bis dahin und dann muss der alte Herr, so alt ist er gar nicht, muss er halt alleine über die Runden kommen. Ja, das ist schon klar, aber ich wollte halt gerne, oder der Grund meines Anrufes war, ob du da irgendeine Idee hast, wie man das halt hinkriegen könnte. Jetzt die 3 Monate noch, oder was? Naja, es ist ja schon fast noch ein halbes Jahr eigentlich. Naja. Ja, das weiß ich auch nicht, Ramona. Wenn du kannst letztendlich, bleibt ja gar nichts anderes übrig, als mit ihm Tacheles zu reden. Ja, und nochmal Tacheles zu reden. Und wenn er merkt, und wenn er sich überhaupt nicht bewegt, ja, da musst du halt die Zeit jetzt durchstehen und auf den März warten oder vielleicht irgendeine Möglichkeit suchen, vielleicht schon früher rauszugehen. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Ja. Ich meine, der muss ja auch vielleicht kapieren, wie ernst dir das ist. Ich weiß nicht, wie ernsthaft du mit dem sprichst. Ja, schon sehr ernsthaft. Sehr ernsthaft. Man kann das ja natürlich immer so ein bisschen flapsig sagen. Oder man kann es aber auch wirklich sagen, dass der andere merkt, da steckt was hinter. Nee, also es ist natürlich sowohl als auch erfolgt. Ja, das ist klar. Mhm. Irgendwann reißt dann natürlich auch der Strick, wo man dann auch, weiß ich nicht, dann wirklich rummeckert. Ja, dann entzieh doch ganz einfach dein Geld ihm. Dann wirft er mich raus. Das hatten wir schon, das Thema. Ach, das macht er dann? Ja. Ah ja, das heißt, wenn du sagst, ich zahle es weniger, weil ich die Katzen bezahlen muss, dann schmeißt er dich raus. Ja. Kann er dich einfach so schnell von heute auf morgen rausschmeißen? Das weiß ich halt nicht. Kann er eigentlich auch nicht. Nee, ja weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich bin auf den rechtlichen Grundlagen einfach gar nicht. Glaube ich nicht. Also ich würde jetzt versuchen, mich da so durchzumangeln bis Ende Februar. Ja. So, und dann müsst ihr da raus und dann ist die Sache vom Tisch. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ja. Ne? Es gibt jetzt wahrscheinlich keine goldene Lösung, wie man das hinkriegt. Okay. So würde ich es machen. Und dann einen guten Start ins eigene Leben, Ramona. Ja, okay. Alles Gute. Ja, wunderbar. Danke. Tschüss. Ja, ne. Weiter geht's mit der Agnes. Und Agnes ist 28. Guten Morgen, Agnes. Guten Morgen, Domian. Agnes, was ist dein Thema? Mein Thema ist meine verkorkste Beziehung zurzeit. Oder ich weiß nicht, was ich denken soll. Was ist denn da los? Also, es ist, wir fangen mal an. Ich bin mit dem jungen Mann anderthalb Jahre zusammen. Ja. Und wir haben ein gemeinsames Kind, was 5 Monate alt ist. Oh ja. Und wir hatten vor ungefähr 3 Wochen Taufe von dem Kind. Mhm. Und schon bei der Taufe ist mir einiges, also die Woche vor der Taufe habe ich schon einiges gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich rausgekriegt, einen Tag nach der Taufe, dass er heimlichen Kontakt mit der Freundin von meinem Bruder hat. Also das heißt, die telefonieren, die haben miteinander telefoniert wohl mehrmals in der Woche vor der Taufe. Die haben sich SMS gegenseitig geschrieben. Wie hast du das rausbekommen? Ich habe in ihr Handy geschaut und habe eine SMS gelesen. In ihr Handy? Ja. Ist natürlich alles auch nicht die feine englische Art, ne? Ja, aber das ist so dieser, ja, ich weiß, aber das ist dieser Fraueninstinkt gewesen. Ich war auf dem Weg nach unten zu meinen Eltern. Mhm. Wir wohnen in so einem großen Haus. Mhm. Und das Handy lag da. Es hat sich aufgeladen. Und irgendwas hat mich gereizt, da reinzuschauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Neugier war oder irgendwas. Nennen wir es mal so. Ja, und dann habe ich eine SMS gelesen von ihm an sie. Und dann war für mich vorbei. Und diese SMS war ganz eindeutig. Ja, die war, also der hat normal, so der letzte Satz von ihm in der SMS war, ja, sie hat nichts gemerkt, Handy war lautlos. Sie hat nichts gemerkt, das Handy war lautlos, sondern ja. Meinte er dich? Ja, ja, ja. Mhm. Davon gehe ich aus. Dieser eine Satz ist zwar schon sehr verräterisch, aber sagt noch nicht endgültig aus, dass da was läuft zwischen den beiden. Ja, aber ich habe ja an dem Abend noch seine Sachen gepackt und eben dann zu seinen Eltern gebracht. Und dann haben wir mehrmals, also wir haben geredet die ganze Zeit, aber ich habe heute, also Beispiel habe ich gemerkt, dass er mich schon wieder anlügt. Du hast ihn aber nicht auf diese Entdeckung angesprochen. Doch, habe ich. Doch. Hab ich, und hab was ich, antwortete er? Er meinte, das war nur so, er hat das ja nicht böse gemeint und er bräuchte halt einfach nur einen zum Reden. Achso, seine These ist, er unterhält sich mit der Freundin von deines Bruders. Mhm. Also mit der Schwägerin quasi, ja, so. Quasi. Ne? Ja. Hast du mit der Schwägerin auch schon mal gesprochen? Ja, die hat mich aber, wo ich die drauf angesprochen habe, auf die SMS, hat sie mich die ganze Zeit angelogen. Die hat gesagt, wir haben keinen Kontakt und das stimmt gar nicht, bis ich dann gesagt habe, dass ich die SMS gesehen habe. Also da hängt so ein schwerer Verdacht in der Luft. Man kann es nicht so ganz richtig beweisen, aber irgendwas ist da faul, ne? So ja. Würdest du es sehen. Ja. Anderthalb Jahre zusammen, 5 Monate altes Kind. Mhm. Ihr wohnt in einer Wohnung? Also wir wohnten bis vor der Taufe wohnten wir in einer Wohnung. Und dann habe ich seine Sachen gepackt und jetzt wohnt er bei seinen Eltern. Ach so. Wie weit entfernt? 20 Kilometer. Und wie oft seht ihr euch? Einmal die Woche. Oh, das ist nicht viel. Ja, nee, und wenn wir uns sehen, dann ist das eher so kühl und sachlich alles, was das Kind angeht. Und wie komisch. Ja. Was ist denn das? Ist das jetzt noch eine Beziehung oder was? Ich weiß es nicht. Frag doch mal ganz keck. Was haben wir eigentlich noch? Heute habe ich auch gemerkt, dass er mich angelogen hat. Weil er meinte zu mir, er geht zu seinem Bruder. Und ich habe irgendwas im Gefühl gehabt, bin dann dahin gefahren. Ja. Und habe gesehen, dass sein Auto da nicht steht. Sein Auto steht auch nicht zu Hause. Agnes, aber das ist doch alles Murks. Also alles Murks. Was willst du denn mit dem noch? Ja, aber ich weiß auch, dass die heute unterwegs ist und ich habe den unter einem Vorwort angerufen, den ich irgendwann mal nach Stunden erreicht und dann hat er auch gesagt, dass der unterwegs ist. Okay, ich wiederhole nochmal. Das ist doch alles Murks. Was willst du von dem noch? Mir tut das Kind noch leid. Okay, das Kind tut mir auch leid. Aber davon entsteht keine neue Liebe zwischen euch beiden, weil dir das Kind leid tut. Mhm. Was willst du von dem? Er meinte ja noch, dass er mich liebt und dass wir zusammenziehen sollen. Und was willst du, nicht was er meint, was willst du von ihm? Ich will einfach nur die Wahrheit erfahren. Bitte? Ich möchte nur die Wahrheit hören. Ja, aber allein das, was du mir jetzt schon so unklar erzählt hast, sagt mir doch schon, da ist nicht mehr viel los zwischen euch beiden. Da ist offensichtlich eine andere Frau im Spiel. Ihr seid getrennt, ihr wohnt nicht mal mehr zusammen. Ihr seht euch nur einmal und wenn es einmal ist, dann ist es auch alles irgendwie verspannt. Das ist doch keine Beziehung. Ich weiß es ja nicht, was es ist. Vielleicht ist jeder von euch einzeln zu ängstlich auszusprechen, wir sollten uns trennen. Wir sind quasi schon getrennt. Für ihn Er meinte letztens noch zu mir, wo wir gesprochen haben, haben sie gesagt, er würde uns gar nicht gehen lassen. Er würde uns, was? Er würde? Er würde uns, also mich und den Kleinen, der wird uns gar nicht gehen lassen wollen. Gut, kann ja so sagen, dass er das nicht will, aber wieso ist denn eigentlich diese räumliche Trennung vollzogen worden? Ich wollte das so. Warum? Weil er mich eine ganze Woche lang belogen hat. Wegen dieser Lügerei? Mhm. Ja, und ich fühlte mich einfach hintergangen und ich konnte die Nähe nicht mehr tragen. Hat er denn irgendwann mal, wann hat er das letzte Mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Vor 2 Tagen. Gut, das kann man natürlich so dahin plappern und man kann das ernst meinen. Hat er es ernst gemeint? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also ich würde die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Früher, so, vor 5 Wochen hätte ich vielleicht gesagt, ja, so. Er meinte so, aber jetzt nicht. Da muss eine richtige Klärung jetzt rein in den Prozess. Was ihr da macht, finde ich ziemlich Kindergarten. Rausziehen, reinziehen, reden, nicht reden, im Handy schnüffeln, hinterherfahren. Ja, das ist doch ja alles. Nein, das ist doch alles keine Art und Weise, miteinander umzugehen. Wenn ihr beiden das nicht alleine schafft, dann geht doch bitte ein einziges Mal für eine Sitzung, glaube ich, das würde schon erstmal reichen bei euch, zu einer Paar- bzw. Eheberatung. Mhm. Da sitzt ein neutraler Mensch neben euch am Tisch und da könnt ihr reden und der stellt gezielte Fragen. Mhm. Danach ist man dann in der Regel schon erheblich klüger als vorher. Okay. Und ich würde an deiner Stelle auch nicht unbedingt an ihm festkrallen, wenn du merkst, letztendlich ist es das nicht mehr. Das wäre natürlich für das Kind schöner, wenn ihr eine tolle Familie wärt, aber wenn es denn nun mal nicht sein muss, ist es für das Kind so besser, eine Trennung, als wenn ihr da im Streit und in der Spannung zusammenleben würdet. Ja, klar. Ich glaube, du bist dir deiner Gefühle auch gar nicht so sicher. Nee. Und das wäre in so einem Gespräch dann ganz gut rauszubekommen. Ja? Mhm. Ich möchte dir von meiner Psychologin eine Adresse geben in deiner Umgebung. Okay. Und dann könnt ihr das ja in die Hand nehmen, ihr beiden. Ja? Ich danke. Sehr gerne. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich an. Ich danke. Ja? Tschüss, tschüss, Agnes. Ja, ebenso. Tschüss. Ciao. Jetzt geht es weiter mit, frage ich meine Regie. Mit Nathalie. Nathalie ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Nathalie. Ja. Du bist bei mir. Jawohl. Das ist sehr schön. Um was geht's denn? Ja, also ich hatte eben gerade zufällig reingeschaltet und habe das Thema mit dem Liebeskummer und diesem Verletzen und so weiter. Und dann der Mann, der nach Berlin gegangen ist und so. Und ich wollte dann erzählen, wie es weitergeht, wenn man dem Mann folgt und wie man dann da steht ohne alles und in die Wüste geschickt wird. Weil es dir so ergangen ist. Ja, genau. Du bist mit deinem Freund irgendwo hingegangen. Wohin? Also es war so, dass ich einen Mann im Internet kennengelernt habe, der aber verheiratet ist mit 2 kleinen Kindern. Mhm. Und war selber noch in einer Beziehung, habe mich in diesen Mann verliebt. Mhm. Wir haben uns sehr schnell gesehen, haben dann festgestellt, wir wollen zusammenleben und so weiter und so fort. Er trennte sich auch von seiner Frau. Mhm. Ich bin dann mit ihm in die Stadt, also 450 Kilometer sind Stade war das, kurz vor Hamburg ist das. Mhm. Bin ich dann zu ihm gezogen und wir sind zusammengezogen. Nach 5 Wochen ist er wieder zu seiner Frau zurück, wegen der Kinder. Ja. Und ich bin dann mit meinen ganzen Sachen erstmal wieder zurück. Und wir sind aber nicht voneinander losgekommen. Und ja, dann machte er mir den Vorschlag, ob ich denn nicht seine Geliebte sein möchte, und zwar in Stade. Mhm. Und er wollte bei seiner Frau bleiben? Ja, genau. Mhm. Und, wie viele Kilometer lagen dazwischen dann, zwischen Stade und 450? 450 sowas. Mhm. Ja. Hab meinen Job also aufgegeben, Freundeskreis, Familie, weil viele natürlich nicht einverstanden waren, auch mit ihm. Mhm. Und übernahm. Du hast gesagt, ja, ich würde das machen. Ja. Mhm. Und ich habe es dann auch gemacht. Ja. Und er übernahm dann eben halt die Kontrolle meines Lebens. Mhm. Und die Kontrolle, also ich durfte keinen Schritt ohne, dass er wusste, was ich tat oder wohin ich gegangen bin oder so. Musste natürlich aufgrund der finanziellen Situation, weil es ist ja klar, wenn man einfach selber kündigt oder sowas, bekommt man erstmal eine Sperre vom Arbeitsamt und so. Und und sagte mir dann, also legte mir eine Telefonnummer auf den Tisch und sagte mir dann, da suchen Sie nette Kolleginnen. Da suchen Sie nette Kolleginnen? Ja. Was war da? Ein Puff. Oh, es wird ja immer krasser. Ja, genau. Also der hat dir eine Telefonnummer für einen Puff gegeben, wo du arbeiten solltest. Ja. Hast du da gearbeitet? Ja. Echt, du hast da gearbeitet? Ja. Weil er es so wollte? Ja. Wie lange hast du da gearbeitet? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und währenddessen hat er dich immer wieder besucht? Genau. Also ich hatte für ihn natürlich auch parat zu stehen. Und das ging ja so weit, dass er eben halt Dinge von mir verlangte. Sprich, wir sind dann nach Hamburg gefahren in ein Porno-Kino, Sex-Kino, ja, wo ich mich dann eben halt, wo andere Männer Sex mit mir hatten, weil er es so wollte, weil er auch Probleme hatte, überhaupt zu kommen, anatomischerseits. Also sprich, sein Penis ist... Der Penis ist? Schmerzempfindlich. Du musstest da in dem Pornokino mit anderen, quasi in einem öffentlichen Rahmen vor anderen Männern und mit anderen Männern Sex haben und er war dabei. Genau. Hm. Und befahl das und ja. Er hatte ein starkes Schmerzempfinden an seinem Penis. Mhm. Das bedeutet, dass ihr... Er konnte also quasi fast ausschließlich nur kommen, wenn er es sich selber machte. Woher kam dieses Schmerzempfinden? Das weiß ich gar nicht mal. Also das habe ich gar nicht nachgeforscht. Mhm. Dieses Geld, was du als Prostituierte verdient hast, durftest du das für dich behalten? Ja, er selber hat einen sehr hohen Posten. Es ging lediglich um den mentalen Kick oder so. Mhm. Also für ihn war der Kick, ich habe da eine Frau, die ist mir absolut hörig. Genau. Die geht sogar, wie wenn ich es möchte, auf den Strich. Die geht mit mir auch in ein Pornokino und macht da Sex vor anderen Leuten. Mhm. Und ich muss nur mit dem Finger schnipsen. In der Stadt, in Stade, wie du gerade sagtest, sitzt diese Frau. Ja, genau. Mhm. Das ging anderthalb Jahre. Ja. Und es ging ja so weit, dass er dann eben halt auch dabei war, wenn ich Freier bediente, telefonisch. Ja. Also auch wenn du real Freier bedientest? Nee, das waren die da. Da hätten die Freier, glaube ich, auch nicht mitgemacht. Ja. Was war denn noch so eher die perverse Nummer mit ihm? Also ich fand das mit diesen, weiß ich nicht, 18 Männern oder sowas, fand ich schon pervers genug und dieses... Du musstest mit 18 Männern Sex haben? Ja. Und er guckte zu? Ja, genau. Das ist heftig. Mhm. Hatten alle 18 Männer immer Kondome? Ja. Also da achtete er auch sehr das drauf. Das ist ja absolut krass. Ja. Was hast du währenddessen empfunden und gedacht, wenn 18 Männer über dich rübergehen? Ausgeschaltet. Weiß ich nicht. Also, empfunden wahrscheinlich nicht mehr viel. Also es war für dich null erotisch null, oder absolut, geil oder irgendwie gar nichts? Nein, gar nichts, absolut gar nichts. Du hast es nur über dich ergehen lassen für ihn? Genau. Boah, das ist aber eine Geschichte, Nathalie. Ja, so, wie ich schreibe sie auch auf. Wie lange hast du das alles ertragen? Insgesamt? Zwei Jahre. Wie hast du den Ausstieg dann geschafft? Also ich habe es immer wieder versucht. Ich meine, ich behaupte von mir, eine intelligente Frau zu sein und eigentlich eine sehr selbstbewusste Frau zu sein, was er natürlich in dieser Zeit gut geschafft hat, mich ja zu knacken und meinen Stolz zu brechen. Mhm. Immer wieder. Und immer wieder, wenn er verlor auch ab und zu natürlich das Interesse, wurde ja auch langweilig, eine Frau zu haben, die Marionette ist für ihn. Mhm. Und sobald er aber merkte, dass ich mich einem anderen Mann zuwand oder so, war er natürlich ganz schnell wieder da und polte mich wieder um. Mhm. Und da gab es dann einen Mann, mit dem ich dann aber auch Sex hatte und schwanger geworden bin und ich bin noch schwanger und durch diese Schwangerschaft habe ich mir gedacht, das kann ich nicht mehr, ich habe nicht nur noch die Verantwortung für mich alleine, sondern auch für dieses Kind. Moment mal, bist du von einem Freier schwanger geworden? Nein, das war eine ganz normaler. Dass du dich überhaupt getraut hast, dich auf einen anderen Mann einzulassen? Ich habe versucht, mich immer wieder abzulenken, eben halt, um nicht zu sehr darüber, weil ja auch Verletzungen in der Form kamen, von wegen eben halt, ich muss, du bist nur noch Pflichtbewusstsein für mich, also nur noch ein Pflichtgefühl und ich kann mich nicht um dein Leben kümmern. Also er hat mich auch sehr klein gemacht und klein gehalten. Kam es zu der Schwangerschaft? Hast du die vielleicht bewusst herbeigeführt, um vielleicht auf die Art und Weise eher von deinem Märtyrer wegzukommen? Nein, glaube ich nicht. Warum hast du... Also ich würde sagen, nein. Wie kam es denn dann, dass du schwanger geworden bist? Also das war es war auch ein etwas jüngerer Mann und dann war es, sagen wir es mal so, relativ leidenschaftlich oder so und war eigentlich ein ganz, ganz kurzer Augenblick, sprich ich hatte das Kondom quasi in der Hand, aber es kam nicht mehr dazu, noch drüber zu ziehen. Du bist jetzt im Moment schwanger. Ja, dieser junge Mann ist aber auch über alle Berge. Den habe ich aber über alle Berge, so, weil ich gemerkt habe, da ist emotional von meiner Seite aus. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt mit, ich sag mal, mit deinem Märtyrer? Ist das jetzt definitiv zu Ende, oder? Ja, es ist so, dass ich wieder eben halt aufgrund der Schwangerschaft und so bin ich wieder zurück in meine Heimatstadt, weil eben halt diese Distanz ich einfach brauchte. Der Stand der Dinge ist, wir telefonieren alle 3 Wochen, ruft er mal an. Ja. Und fragt, wie es mir geht. Warum telefonierst du überhaupt noch mit dem? Weiß ich nicht. Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsstest du dir verbeten, dass der dich überhaupt noch anruft, nach dem, was er dir angetan hat. Ich gehe aber immer wieder ran, ne? Ja, schlimm. Ich weiß. Sagen mir viele. Hast du den Eindruck, dass er so ein bisschen auf Zeit spielt, nach dem Motto, die Kleine kriegen wir schon wieder rum, wenn sie erstmal das Kind bekommen hat? Ich glaube schon, dass er denkt, das ist, ich brauche eine Schnipp zu machen und ich habe das auch gerade dem Redakteur oder der Redakteurin gesagt. Ich glaube, wenn er jetzt sagen würde, komm wieder zurück oder so, würde ich das vielleicht sogar tun. Das ist das Schlimme. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Ich finde es schlimm für dich und finde es schlimm für dein Kind, was da gerade auf dem Weg ist zu dir. Vielleicht, da er ja jetzt in gewisser Weise von dir losgelassen hat, relativ losgelassen hat, wäre das vielleicht die große Chance, dass du dir psychologische Hilfe suchst, damit du stabiler wirst, um Nein sagen zu lernen. Ja. Denn das finde ich das Allerwichtigste, dass du dir jetzt, auch wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, einen geschützten Raum aufbaust, wo dieser Mann nie und nimmer mehr Zugriff hat. Niemals mehr, auch nicht per Telefon, auch kein einziges Gespräch mehr, gar nichts mehr, Schluss aus. Das ist immer so schön einfach gesagt, ne? Ja, aber man muss es ja erstmal aussprechen, das ist ja der allererste Schritt. Da muss man 100.000 Mal sich das vor Augen halten und dann erst beginnt man ja, wenn man in einer solchen Zwangssituation steckt wie du, dann beginnt man ja auch erst ein wenig es zu schaffen, sich dahin zu bewegen. Ja. Ich stelle es mir auch, was hast du früher beruflich gemacht? Also gelernt bin ich Kaufmann im Einzelhandel, ich habe vieles beruflich gemacht. Also, ja. Ich wollte darauf hinaus, als er dich dann da in den Club, in den Puff geschickt hat, war das nicht auch die Hölle für dich, wenn du... Ja, aber... Du hast es immer für ihn gemacht? Ja. Hast du dich geekelt während der Arbeit? Ich war nicht dabei, ich war nicht da. Ich war vor der Tür dann irgendwie. Also ich als Mensch. Komplett gespalten. Ja. Das war eine andere Nathalie, die die Kunden bedient hat, als die, mit der ich jetzt spreche. Genau. War das eine Erleichterung, als du dann aus dem Club rausgingst? Es war komischerweise, es war ja der einzige Kontakt, soziale, menschliche Kontakt, den ich hatte. Es war sogar eher erstmal so den Boden unter den Füßen verlieren, erstmal dieses Alleine-Sein. Verstehe. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist zudem, schlimm ist erstmal, dass ein Mensch so von einem anderen gebrochen wird, dann, dass dieser Mensch das mitmacht, sprich du. Und das Dritte finde ich so schlimm, dass der es tut, ich nenne ihn jetzt mal den Täter, dass der wahrscheinlich ein ganz geordnetes bürgerliches Leben führt. Oh ja. Du hast gesagt, er ist sehr wohlhabend. Ja, einen sehr hohen Posten. Man kennt ihn in seinem Umfeld. Ja. Frau und Kinder. Ja. Und alle begegnen ihm mit Hochachtung und Respekt. Und die Frau ahnt gar nichts. Die wusste von mir, weil er für 5 Wochen ausgezogen war. Ach so, die ist gewarnt. Ja, die wusste von mir. Aber die wird das Ausmaß überhaupt nicht überschauen. Nein, ich war ja in ihren Augen die Schlampe. Ich war ja diejenige, die sich an diesen Mann herangemacht hat, was ja gar nicht so war. Wie verlogen unsere Welt sein kann. Ja. Ja. Ja. So, Nathalie, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin redest, weil ich finde, du musst ganz, ganz schnell was machen. Du brauchst einen Fachmann an deiner Seite, der dich stabil macht und aufbaut, damit du aus den Fängen von diesem Typ rauskommst und damit du kapierst, ich finde, das ist ja überhaupt das Wichtigste, damit du verstehst, warum du so funktionierst oder funktioniert hast. Ne? Das ist ja, wenn ich du wäre, würde ich da endlos drüber nachdenken. Warum habe ich das so gemacht? Warum funktioniere ich so? Warum hat er die Macht? Warum fühle ich mich schlecht, wenn ich nicht das tue, was der will und so weiter? Ja, das habe ich mich ja auch immer gefragt. Ja. So, und wenn das gelingen sollte in einer Therapie, wenn du dem auf die Schliche kommst, dann hast du es geschafft. Und vielleicht schaffst du es auch nicht in der Therapie, aber ein Versuch ist es allemal wert. Ja. Gut. So, Nathalie, du legst auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Dankeschön. Alles Gute von Herzen, dir und deinem Kind. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Martin, 30. Guten Morgen, Martin. Hallo Martin. Quatsch, hallo Domian. Passiert mir auch manchmal, wenn ich irgendwo anrufe, sage ich den Namen, meinen eigenen Namen. Martin, grüß dich. Hallo. Um was geht's? Ich rufe an aus einem ganz komischen Grund. Ich bin 30 Jahre alt und mir ist heute vom Arzt bescheinigt worden, dass ich wahrscheinlich nur noch eine Lebenserwartung von 2 bis 8 Jahren habe. Warum? Aus einem selbstverschuldeten Grund. Ich habe lange Zeit leichte Drogen zu mir genommen und in letzter Zeit sehr viel getrunken. Was heißt leichte Drogen? Ich habe, seit ich 15 bin, habe ich Marihuana geraucht. Ja. In umfassendem Maße. Ich habe dann... Im umfassenden Maße? Also viel? Ja, also so ungefähr, was weiß ich, 1-2 Gramm am Tag habe ich schon geraucht. Und zwar immer schön über die Wasserpfeife. Also das beansprucht die Lunge schon halbwegs. Mhm. Später sind dann hinzugekommen chemische Drogen, wie Ecstasy, Speed, ja, und Kokain. Allerdings. Naja, das sind schon keine leichten Drogen mehr. Ja, allerdings immer nur in geringem Maße. Also, was weiß ich, alle 3-4 Wochen habe ich mir mal 1-2 Tabletten geschmissen, habe vielleicht mal ein Gramm Speed gezogen am Wochenende und maximal ein halbes Gramm Kokain genommen. Jetzt bin ich vor 4 Wochen zum Arzt gegangen, wegen, ich hatte innerliche körperliche Schmerzen. Innerliche Schmerzen? Ja, also ich hatte Schmerzen in der Lunge, Schmerzen im Milzbereich. Ja. Und mir ist jetzt gesagt worden, dass ich eigentlich körperlich relativ dolle kaputt bin. Was heißt das? Ich bin jetzt seit 4 Wochen völlig ab von allem. Und das größte Problem ist der Alkohol gewesen, was ich persönlich als das schlimmste Rauschgift einschätze. Ja, das heißt, du hast viel gesoffen in den Jahren. Ja. So also, gesoffen, dass du sagen? Ich habe Bier getrunken, ungefähr, was weiß ich, 4, 5, 6 Liter am Tag. Oh ja. Im Zeitraum von, naja, 4, 5, 6 Jahren ungefähr. Hast du währenddessen keine Arbeit gehabt? Ich habe studiert und aus meinem persönlichen Umfeld habe ich nie eine negative Erfahrung von Drogenkonsum gehabt. Mhm. Ich habe meine Leistung erbringen können. Was hast du denn studiert? Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Witzigerweise, ja. Und das heißt aber, das hast du im Studium, hast du die Anforderungen geschafft? Trotz. Ja, ich habe mein Studium allerdings dann aus finanziellen Gründen abbrechen müssen. Mhm. Ich befinde mich mittlerweile auch in einer therapeutischen Behandlung. Würdest du sagen, dass du Alkoholiker bist? Ja, auf jeden Fall. So, was ist jetzt mit der Lunge und mit der Milz los? Ich habe Lungenemphyseme. Mhm. Das war eigentlich auch der ursprüngliche Grund, weswegen ich hier anrufe, weil ich ganz genau weiß, jeder 3., 4. junge Mann, junges Mädchen kifft. Mhm. Und ausgelöst? Kann das werden, diese Lungenemphyseme können ausgelöst werden durch Kiffen? Die werden überhaupt durch Rauchen ausgelöst. Aber gerade wenn man kifft, zum Beispiel, ich benutze jetzt mal das Wort Bongs raucht, Eimer raucht und so eine Geschichten, ja, wird die Lunge wirklich stark angegriffen. Mhm. Wenn man das über einen Zeitraum von mehreren Jahren macht, tut man sich wirklich nichts Gutes. Im Grunde möchte ich den Leuten anraten, ich bin 30 Jahre alt und habe jetzt so eine Diagnose bekommen, ey Leute, backt lieber Plätzchen. Naja, ich würde mal sagen, lasst die Finger lieber ganz davon. Ja, kann. Diese ganze Verharmlosungsgequatsche von Gras kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören. Das war früher sogar in verschiedenen politischen Gruppierungen so angesagt. Es kann daraus genauso Schlimmes erwachsen wie aus Alkohol und Vorsicht ist immer geboten. Ich würde dich gerne nochmal bitten, genau zu erklären, was ist ein Lungenemphysem? Nun bin ich kein Mediziner, aber soweit ich das hier im großen Gesundheitslexikon nachgeschlagen habe, handelt es sich darum, dass ein Lungenemphysem sich darum dreht, dass verödete Lungenbläschen, und ich bitte, falls jetzt Mediziner mit zuhören und Einwände erheben, ich bin nur ein Laie, verödete Lungenbläschen ringen sich um einen Lufteinschluss. Man hat also einen Lufteinschluss in der Lunge, der nicht wieder hervorkommt. So, dieser verursacht wiederum Schmerzen in der Brust und beeinträchtigt natürlich die Lungenfunktion. Das kann man therapeutisch nicht beheben? Meines Wissens bleibt sowas fürs Leben. Und hat zur Folge, dass irgendwann die Lunge in sich zusammenfällt? Das möchte ich jetzt nicht bestätigen, aber es hört sich sehr plausibel an. Also es ist auf jeden Fall nichts Schönes. Wenn du sagst, was ist an der Milz? Das konnte mir von ärztlicher Seite auch noch nicht genau gesagt werden. Aber wenn ein Arzt doch zu dir sagt, sie haben eine Lebenserwartung von 2 bis 8 Jahren, das klingt ja nun wirklich sehr hochdramatisch. Ich weiß. Ist das bezogen auf die Lungenerkrankung? Das hängt zusammen mit meiner Leber und mit der Lunge. Ich habe jetzt die Leber ist auch sehr geschädigt. Ja, weil ich getrunken habe. Das heißt, auch wenn du jetzt ab sofort, und das tust du ja, ein ganz normales und gesundes Leben führst, hilft dir das nicht weiter? Doch, das würde, darum rufe ich hier an, ich möchte anderen Leuten sagen, dass ich gerade auf dem Sprungbrett stehe. Dass wenn ich jetzt sofort einen radikalen Wandel begehe, kann ich mich retten. Ach so, dann kannst du dich retten. Das heißt nicht, dass du dann nur ein paar Jahre hinzubekommst, sondern du hättest sogar die Chance, dann nochmal ganz gesund zu werden? Ganz gesund auf keinen Fall. Aber du müsstest nicht so früh sterben. Bitte? Aber du müsstest nicht so früh sterben. Richtig. Ganz genau. Das ist ja, wenn man so 30 Jahre ist, stelle ich mir aber extrem schockartig vor, wenn man das von einem Arzt dann gesagt bekommt. Richtig, richtig. Und das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Also heute um 10 habe ich diese Diagnose gesagt bekommen. Ach so, heute erst? Ja. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Ich war immer ein schöner Lebemensch. Ich bin auf Partys gegangen, habe hier und dort und überall, wir verstehen uns. Und heute wird mir gesagt, hey Junge, du musst dich zusammenreißen, wenn du nicht deinen Eltern Kummer machen möchtest. Lebst du alleine oder hast du eine Frau, Freundin? Leider habe ich keine Frau oder Freundin. Ja. Also mir fehlt ein gewisser sozialer Halt. Freunde? Ich habe einen engen Freundeskreis, der überschaubar ist. Aber das sind auch alles Kiffer und Alkis, oder? Nein, nicht Alki. Also eher, der Marihuana-Konsum ist sehr normal bei uns. Also so wie andere vielleicht einen Kaffee oder ein Bier trinken, wird bei uns gekifft. Aber diese Jungs stehen alle mit beiden Beinen im Leben. Und die akzeptieren es hoffentlich auch, dass du ab sofort bei allem Nein sagst. Richtig, richtig. Ja. Und vielleicht Kokain ist manchmal auch ein Thema bei denen. Aber ich möchte darauf hinweisen, nicht in überbordendem Maße. Wenn ich sage, dass wir uns zusammen zu 5 oder 6 einen Gramm Kokain teilen, da würde jeder normale Junkie auf Bahnhof zusammenbrechen. Das ist ja auch Schnee von gestern und für dich ist auch das Thema Kokain nun auch definitiv vom Tisch. Das heißt, Martin, vielleicht, so hart dieser Tag heute für dich auch ist, vielleicht ist es ein ganz wichtiger Tag, der dich in allerletzter Sekunde wachrüttelt. Das glaube ich auch. Ne? Wenn du jetzt fest entschlossen bist, und das hoffe ich bist du, dein Leben radikal zu verändern, kann es vielleicht sich wieder normalisieren. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr ganz gesund, aber du kannst vielleicht mit den Erkrankungen, die du jetzt schon hast, leben. Ja. Das heißt, du gehst jetzt in eine Therapie oder bist schon in eine Therapie? Also ich bin seit einiger Zeit in einer Drogentherapie. Sehr gut. Mhm. Und diese ärztliche oder beziehungsweise diese innermedizinische Geschichte, die ist jetzt noch zusätzlich hinzugekommen. Verstehe. Gibt es Pläne, wenn du körperlicher zumstande bist, vielleicht dein Studium auch wieder aufzugreifen? Oder du musst das ja. Das ist ein langfristiger Plan. Ja, finde ich auch. Du bist ja erst 30, kannst ja jetzt nicht nur rumhängen. Ja, vor allem, wenn ja, ich. Ja, das sagen wir alle, ja. Genau. Ja, nö, ist ja auch wahrscheinlich in deinem Sinne, oder? Eigentlich schon, aber da wären wir hier schon in dem philosophischen Kontext, ja, die Systemfrage anbringen würde und so weiter und so fort. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das sprengt den Rahmen meiner Sendung. Ja. So, ich hoffe, dass das heute ein aufrüttelnder Tag für dich war. Hoffe, dass du die Kurve kriegst und hoffe natürlich, dass du nicht weiter erkrankst, sondern dass es weiter jetzt peu à peu bergauf geht. Lieber Martin. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Hannelore. Hannelore ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen. Hannelore, schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe einen Partner, mit dem bin ich über ein halbes Jahr zusammen. Ja. Ich möchte gerne mit ihm schlafen. Ja. Wir lieben uns unheimlich. Wie alt ist der Partner? 75. 75, Halbes Jahr zusammen, ihr liebt euch und du würdest gerne mit ihm schlafen. Ja. Was spricht dagegen? Ja. Was spricht dagegen? Hast du den Wunsch schon signalisiert? Aber hallo. Aber hallo. Was sagt er? Er sagt, ich habe ihn drauf angesprochen, er sagt zu mir, er hätte nie Probleme gehabt. Ich weiß nicht, warum er jetzt mit mir Probleme hat. Wie meint er das? Er hätte nie Probleme gehabt. Mit was? Erektion. Ach so. Und jetzt hat er Angst, dass er... Ja. Eventuell. Nein, könnte nicht. Wir haben es ja probiert. Ach, ihr habt... So weit wart ihr schon? Ja, ja. Ach so. Natürlich. Also gekuschelt und ein bisschen gefummelt war schon. Ja, natürlich. Ja. Also Erektion klappt? Nein. Nein. Es klappt einfach nicht. Es klappt nicht, habe ich jetzt habe ich es verstanden. Gar nicht. Ein klein wenig. Und hat er denn gesagt, dass das bevor er dich kennengelernt hat, dass es da geklappt hat? Ja, seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben und wir hatten schon mal miteinander telefoniert, vor 2,5 Jahren so ungefähr. Ja. Da war mein Mann gerade gestorben und seine Frau 2 Monate später gestorben. Ah ja. Und da ging das bei seiner Frau? Scheinbar ja. Er sagt ja. Ja, er sagt ja. Hat er sich denn in der Zwischenzeit selbst befriedigt? Redet ihr so offen? Danach habe ich ihn nicht gefragt. Die interessante Frage wäre ja, ob die Erektionsschwierigkeiten nur sind, wenn er mit dir intim wird? Oder ob er generell für sich auch keine Erektion bekommt, wenn er sich befriedigt? Ja, das weiß ich eben nicht. Und ich habe die Vermutung, dass er mit dem Tod seiner Frau noch nicht zu Ende ist. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass das eine psychologische Barriere ist. Und darum habe ich heute Abend mit ihm noch darüber gesprochen. Und hast das gezielt angesprochen? Ich habe es gezielt angesprochen. Finde ich gut. Und was hat er gesagt? Er macht Wischiwaschi, wenn man so will. Ja. Ja, ich hab dich ja lieb und irgendwann klappt es, aber mit irgendwann klappt es, bin ich nicht zufrieden. Verstehe. Ich finde es ausgesprochen gut, dass du ihn da so klar fragst. Denn wenn das die Ursache wäre, hättest du sicherlich Verständnis dafür und dann könnte man gemeinsam drüber reden. Wenn die Ursache wäre, dass er noch mit dem Tod nicht richtig... Ja, ich habe diesen Mann ja einfach lieb. Mhm. Er hat schon mal zu mir gesagt, ich bin dir zu alt. Ich sag, es kommt mir auf den Menschen an. Nicht, wie alt er ist. Weißt du, Hannelore, im Prinzip müsste man da jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische tun. er müsste zu einem Urologen gehen und erstmal abklären lassen, ob organisch alles in Ordnung ist. So, wenn das organisch in Ordnung ist, dann wäre deine These wahrscheinlich gar nicht so dumm, dass es vielleicht doch irgendeine Blockade ist. Wenn organisch vielleicht nicht alles so ganz hundertprozentig mehr funktioniert in seinem Alter, haben wir ja eine ganze Menge Mittelchen im Moment, die Wunder wirken, die man auch getrost einnehmen kann. Könnte er sich aufschreiben lassen vom Arzt, vom Urologen. Ja, darauf habe ich ihn so ganz dezent schon mal angesprochen. Ja. Aber ich konnte doch immer. Ja, aber weißt du, da sind die Männer aber auch wie so Gockel. Wenn er immer konnte, heißt es nicht, dass er jetzt noch kann. Ja, und ist es auch keine Schande, wenn das jetzt nicht kann. Da muss man die Ursachen rauskriegen. Über ein halbes Jahr, wir haben ja alles probiert. Ich bin ja nicht der Typ, der sofort immer alles will. Mhm, mh. Ich habe alles gemacht. Mhm, mh. Aber nichts funktioniert richtig. Es funktioniert einfach nicht. So, wenn du ihm sagst, geh doch mal zum Urologen, wie würde er reagieren? Das weiß ich eben nicht. Dann mach den Vorschlag. Finde ich schon. Ich finde, das ist ja dir auch schuldig. Er kann dich ja nicht irgendwie so hinhalten, wird schon wieder und früher konnte ich. Und das sind ja alles so Sprüche, wie du sagst, wischiwaschi. Der soll zum Urologen gehen. Das ist ja auch keine Schande, zum Urologen zu gehen. Denn wenn ich schon einen Partner habe, klar, wieder mich neu verliebt habe, absolut, dann möchte ich auch, ja, und ich finde, mit dem Mann Sex haben. Absolut. Und ich finde, dass wenn man sich in dem Alter, in dem du bist und in dem er ist, wenn man sich da nochmal verlieben kann, ist das ein großes Glück. So, und wenn man, dann sollte man auch die ganze Palette dann genießen, die dazugehört. Wie ich ihn kennengelernt habe, ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Wie ein junges Ding. Wie eine 18-Jährige. Ja, das ist alles so nett und so schön. Deswegen müsste es jetzt auch Mittel und Wege geben, dass ihr so die letzte Stufe eures körperlichen Glückes auch noch erfahren könnt. Da muss er nur ein bisschen mitziehen und er muss da auch ein bisschen konstruktiv mitarbeiten. Also legt ihm das jetzt mal nahe. Ich glaube, das ist das Allerbeste, dass er erstmal zum Urologen geht. Geht er denn nicht sowieso als Mann? Geht man doch einmal im Jahr zum Urologen? Macht er das nicht? Ja, das weiß ich nun auch nicht so genau. Er geht zum Arzt, ja, natürlich. Das sind alles so Schamthemen, da redet man nicht gerne drüber. Ja. Aber ich bin da irgendwie offen. Ich mag das schon. Und da du ganz offen, sehr offen. Ja, und das finde ich auch gut. Und mach das auch weiter so. Und sag ihm mal, pass mal auf, geh mal zum Urologen und lass mal die Sache abklären. Dann seid ihr hundertprozentig einen Schritt weiter. Und vielleicht wird der Urologe dann die blauen oder braunen oder wie immer sie aussehen, Pillchen aufschreiben. Mhm. Und ihr habt euren Spaß wie noch nie. Liebe Hannelore, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Jo, ich höre. Stichwort ist Urologe. Ich wünsche euch viel Glück, euch beiden. Jo, danke. Tschüss. Tschüss, Jürgen. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik war Patricia Unger. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sind nächste Woche wieder da, in der Nacht natürlich, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien und offenen Themensendung. Um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.